Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 24. Februar 1792. Wohl uns, dass du wieder so weit bist. Der Winter ist bald vorüber, und von dem nächsten Sommer hoffe ich alles für deine gänzliche Wiederherstellung, da du jetzt bloß für deine Gesundheit leben kannst. Auf meiner Seite gibt es kein Hindernis für unsere Zusammenkunft. Mein Vorschlag zu einem Logis außer dem Hause geschah in der Absicht, um von eurer Seite alle Besorgnisse zu verhüten, als ob ein längerer Aufenthalt bei uns unsere wirtschaftliche Einrichtung stören und uns im Platze zu sehr einschränken würde. Es hat sich aber ein Ausweg gefunden, wodurch du und dein Lottchen über alle Bedenklichkeiten zufriedengestellt werden könnt. Der Kanzellist, der über uns wohnt, will mir eine Kammer ablassen, und in eben diesem Stockwerk habe ich noch eine Stube auf die Elbe heraus. Sind diese beiden Zimmer hinlänglich für dich und dein Weibchen zum Schlafen und Anziehen, so kann bei uns alles in seiner Ordnung bleiben. Du bist am Tage in meiner Stube und deine Frau bei Minna und Dora. Das Besuchzimmer, das neben meiner Stube ist, bleibt gemeinschaftlich. Das grüne Kabinett, welches Dorchen bewohnt, könntest du oder deine Frau auch am Tage gebrauchen. Die Kinder sind auf die Straße heraus in der gelben Stube, und die blaue daneben ist jetzt die Wohnstube von meiner Frau. Schreib mir, ob deine Frau eine weibliche Bedienung mitbringt. Auch dieser sowie deinem Bedienten wollen wir schon einen Platz schaffen. So wie es die Jahreszeit erlaubt, ziehen wir alsdann auf den Weinberg, wo wir dir noch mehr Bequemlichkeit verschaffen können. Du bekommst dann meine Stube mit dem Kabinett neben dem Saale für dich und deine Frau, und ich nehme eine Oberstube. Auf diese Art wäre also zu einem dauernden Beisammensein alles vorbereitet, und ich brauche deine Ankunft nur ein paar Tage vorher zu wissen. Jetzt gebe der Himmel, dass du hübsch gesund bleibst und mir die Freude nicht wieder verdorben wird. Dorchen und Minna erwarten euch beide mit offenen Armen. Beids Wechsel sind schon lange in meinen Händen. Du schicktest mir vor ein paar Jahren etwas auf Abschlag und gabst mir Auftrag, das Übrige zu prolongieren. Beid machte zu große Forderungen, und nach deinen Briefen sah ich die Unmöglichkeit, dass du ihm damals mehr bezahlen oder anderwärts das Geld aufnehmen konntest. Also legte ich es einstweilen für dich aus. Um zu wissen, wie viel du abbezahlt hast, habe ich in allen deinen Briefen nachgesucht, und einen Brief vom 30. Mai 1789 gefunden, mit dem du mir 22 Karolin geschickt hast. Dies beträgt den Laubtaler zu 1 Taler 13 Groschen gerechnet, 135 Taler 16 Groschen. Ich finde aber auch einen älteren Brief vom 16. April 1788, worin du schreibst, dass 100 Taler von der Beitschen Schuld abgetragen wären. Ist dies etwa Geld, das ich von einem Theater für den Carlos eingenommen habe? aus dem Zusammenhange sollte ich's fast vermuten. Leider habe ich über dies alles nichts aufgeschrieben. Hast du es auch nicht notiert, so bleibt nichts übrig, als beid selbst zu fragen, wann er von mir Geld für dich bekommen hat und wie viel. Der wird's doch wohl wissen. Übrigens fragt sich's bloß, ob du nicht dringendere Posten abzustoßen hast als diesen Rest. Ich denke, wir verstehen uns über diesen Punkt. Funk kommt künftig nicht weit von dir zu stehen. Zu Anfang des April gehen die Husaren nach Thüringen und sein Quartier ist Köleda. Die Nähe von Jena und Weimar ist das Einzige, worauf er sich freut. Auch die Charpentier, die du und Huber einmal vergebens zum Reden zu bringen suchtet, wirst du alsdann wiedersehen. Sie hat einen Husaren-Lieutenant Thielmann unter Funks Eskadron, einen sehr hübschen und braven Mann, der zwar nicht Funks Talente, aber auch viel Ausbildung hat, zum Manne bekommen und ist jetzt ein recht hübsches, artiges Weibchen. Bei uns ist alles wohl, und ich stehle den Akten manche Stunde für meine philosophischen Projekte, doch davon bald mündlich. Gefreut hat es mich, dass manche Menschen, denen ich es nicht zugetraut hätte, an den Nachrichten von deiner Krankheit so ungeheuchelten Anteil nehmen, als der Kanzler Burgsdorf, Dr. Petzold und so weiter. Unserer Pressfreiheit droht ein harter Stoß, im Grunde verliert aber die gute Sache nichts dabei und die Regierungen machen sich bloß lächerlich. Lebe wohl, tausend Grüße an dein Weibchen von uns allen, dein K.